Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht offene Sendung für alle eure Themen. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Ruft einfach an 0130 2911, die kostenfreie Telefonnummer 0130 2911 oder ihr könnt faxen unter 0130 11 51 22. Jennifer ist heute hallo, erste Domian. Hallo, 18 Jahre. Ja. Du kannst dich noch an mich erinnern, und zwar, wir hatten gesprochen vor ein paar Wochen über Gewinnspiele. Über Gewinnspiele? Ja, da hattest du mir doch noch gesagt, Lottoschein ausfüllen. Ja, du warst die immer Glück hatte. Genau. Ne? Genau, und da habe ich gesagt, du musst jetzt auch Lotto spielen. Hab vielleicht ich gemacht. Ja, und? Ja, 1800 Mark. Nein. Sofort beim ersten Mal. Ja, aber Moment, das ist ja noch nicht alles, ne? Also wir erzählen nochmal nachträglich den Leuten, die sich nicht so ganz genau erinnern können. Ja, also ich bin ein Glücksfeld, hallo da draußen. Ja. Und ich gewinne fast jeden Tag, ist das ja gesagt so. Immer so kleine Sachen, ne? Du machst Nee, jetzt pass mal auf, jetzt kommt's ja. Ne? In den letzten vier Wochen, also das letzte Mal, wo wir gequatscht hatten, ja. Hatte ich gewonnen. Soll ich jetzt mal aufzählen, was ich gewonnen habe? Ich habe mir das jetzt alles aufgeschrieben. Also in den letzten vier Wochen? Genau. Nachdem wir uns unterhalten genau. haben? Genau. Hast du gewonnen? Ja, das Auto, da bin ich immer noch frei, aber es kommt noch. Das ist dein Wunsch, ne? Ja. Ein Auto zu gewinnen, ja. Und zwar, ich habe hier gewonnen einen Einkaufsgutschein für 1500, eine Uhr für 1400, nein. einen Barcheck für 1000 Mark, nein. dann einen Videorekorder, einen Camcorder, Scheiße. Moment, dann 6 CD-ROM-Spiele, 23 CDs, ein Skyper, dann nochmal 100 Mark so nebenbei. Dann ein Backbuch, dann noch eine Uhr, aber, ne? Und Designerklamotten. Also, und dann noch so kleinen Kram. Jennifer. Ja. Allmählich wird's unheimlich. Ich kann nichts daran ändern, es ist gut. Du bist ja deine absoluten Glückssträhne, ne? Ja. Früher war das ja nicht so, ne? Ne. Wenn ich mich recht erinnere. Nee, gar nicht. Aha. Also, das ist jetzt seit, ja, 9 Monaten so. Das ist unglaublich. Ich habe einen Ordner, der ist, also ich kann ein ganzes Zimmer ausstatten, damit, Wände damit tapezieren mit Gewinnschreiben. Also das ist ja jetzt schon richtig Knete, die da rübergekommen ja, ist, ne? Ja, ist schon. Und die Gegenstände behältst du oder verschabelst nee, du die nee, irgendwie? Nee, behalte ich alle. Die behältst du alle, ja. Du hast eine ganz besondere Glücksfee irgendwie jetzt, ne? Um dich herum. Ständig. Ich weiß nicht, also seit 9 Monaten, ich weiß nicht, immer Glück. Jetzt aber nochmal zum Lotto gewinnen. Du hast ja Lotto gespielt. Mhm. Ja, aber meine Mutter hat ja den Lottoschein weggebracht. Ja. Hat mir auch drüber geredet. Ja? Ja, haben wir geteilt und gut. Das ist ja irre. Mhm. Weißt du, ich glaube, ich weiß auch, warum du keinen Sechser im Lotto hattest. Ja, weil ich sonst immer alles für den Rest noch... Nee, weißt du warum? Ja. Weil du nicht selbst den Lottoschein weggebracht hast. Ja, das kann auch sein. Du musst das von Anfang an bis zum Ende selbst in die Hand nehmen, ja. dann wird das auch was. Also das Ausfüllen hat schon mal richtig Glück gebracht, also das ist 1A. Also das war jetzt so das Highlight, ne? Der Lottogewinn. Also der Camcorder, der kostet wohl einiges mehr. Stimmt, und so. Ja, stimmt. Aber wie ich hab ja schon erzählt, Fahrräder und, ja. und solche Sachen, ne? Und du kannst es dir selbst natürlich nicht erklären? Nein, ich, natürlich nicht. Nö, also für mich ist es schon, es gehört schon zur Tagesordnung dazu, irgendwas zu gewinnen. Absolut irre, absolut irre. Du musst jetzt weiter, ich würde mal sagen, nochmal Lotto spielen, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Alles. Wirklich. Stell dir vor, du gewinnst wirklich, ich weiß nicht, wie viele da manchmal drin sind in diesem Jackpot, 5 Millionen Mark. Was dann? Dann ziehe ich nach Holland, kaufe mein Haus. Und du bist glücklich bis ans Ende deiner Tage dort? Ich bin bestimmt ausgesorgt. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Ich male mich schon immer aus. So entweder hier irgendwie am Meer irgendwas oder in Holland. Ich weiß nicht. Was zieht dich nach Holland? Weiß nicht, da die Leute. Die sind nett da. Die sind... richtig gut drauf. Ja, also nicht in die Südsee. Obwohl die ja Deutsche ja gar nicht so gern haben. Ja, aber wenn du mit 5 Millionen Mark dahin kommst, haben die dann haben gern. Alle gern. Auf jeden Fall. Ja, Jennifer, ich würde sagen, wir bleiben schön in Kontakt. Ne? Stopp, ich wollte noch was sagen. Ja. Und zwar, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber bei Viva 2, das ist mir jetzt ganz wichtig, da habe ich auf der Seite 513 eine Anzeige aufgegeben für Brieffreundschaften. Wenn jemand interessiert ist, kann aber erst nach Domian hinschlagen und auf den Namen Jennifer achten. Du Schlingel. Ja, du Schlingel. So. Aber erst nach Domian, ne? Erst nach Domian. Das ist dann Ehrensache, ne? Ja. Und wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Und bei dem nächsten Top-Gewinn möchte ich informiert werden. Wir ja. alle Güterwagen toll informiert werden. Das Auto, ich bin jetzt für einen Jeep drin, für einen Mercedes und dann, nee, für zwei Jeeps, Entschuldigung. Du stehst auf Jeep, ne? Ja, da kann ich nicht für, das war gerade so passend. Also was, wenn ihr jetzt auswählen könnt zwischen Jeep und Mercedes, würdest du den Jeep nehmen, ne? Nee, den Mercedes. Doch, lieber Mercedes. Mhm. Der sieht schon schick aus. Sieht schon gediegen aus, ne? Mhm. Die junge Jennifer. Verkaufe ich aber sowieso. So. Meine Liebe, ja, ich höre von dir, ne? Ja, alles Gute, ne? Dir auch, tschüss. Alles Gute. Ciao. Gabor, 21. Ja, schönen guten Abend. Ein Mann. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich wollte dir eigentlich erst was erzählen von total sinnlosen Klausuren, weil ich schreibe morgen eine Klausur über Wirtschaftspolitik. Sehr sinnlos, ne? Ja, irgendwie schon. Du studierst Betriebswirtschaft, oder? Internationale Betriebswirtschaft, ja. So was Sinnloses studierst du? Ja, es Warum? Geht. Es hat sich sehr, sehr reizvoll angehört am Anfang. Ja. Und ich wollte eigentlich auch erst auf eine normale Uni gehen, aber ich bin jetzt auf einer privaten. Um das ja gleich am Anfang klarzustellen. Ja. Ja, und, aber hat, ich hat man dich auf einer normalen Uni nicht genommen? Ich bin genommen worden, aber ich wurde eingeteilt, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Ach so. Ich wollte in eine Großstadt und da bin ich nach Dortmund gegangen, weil meine Eltern das halt auch finanzieren konnten. Das zum Thema sinnlose Tätigkeiten. Du wolltest was anderes erzählen? Ja, also ich wollte eigentlich davon reden, wie das eigentlich so ist an so einer privaten Hochschule. Ja, erzähl mal. Weiß ich auch nicht. Eine private Hochschule, wie geht's da ab? Ja, es ist erstmal so, dass man sehr viel Geld bezahlen muss. Wie viel? Um 6.200 Mark pro Semester. 6.000 Mark pro Semester? Ja. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ja, und das heißt natürlich auch, dass nur eine gewisse Auswahl an Leuten klar dorthin gehen kann. Also die High Society, mehr oder weniger. Ja, High Society, also es sind keine Promi-Kinder da in dem Sinne, dass man jetzt sagt, was weiß ich, der Sohn von jemandem bestimmt. Ja, ist klar. Aber die Leute, die halt gut was im Portemonnaie natürlich haben. Natürlich, ja. Mhm. Das heißt, deine Eltern können das dann auch finanzieren? Meine Eltern können das auch finanzieren, ja. Obwohl, ich muss sagen, ich mich dann nicht dazu zähle. Ja. Also zu dieser speziellen Gesellschaft. Mhm. Muss man, wenn man da anfängt, auch eine Aufnahmegebühr bezahlen? Nee, also das sind 50 Mark, glaube ich, aber das ist mhm. das fällt dann nicht groß in die Waage. Man muss einen Aufnahmetest machen, der mhm. aber recht sinnlos ist, weil man wird auf jeden Fall aufgenommen. Man kriegt nur entweder Auflagen oder nicht. Aber die Voraussetzung ist auch schon das normale Abitur? Ja, ne? Ja, das, ja, klar. Und wenn man dieses Ding absolviert hat, gibt es eine staatliche Anerkennung? Das ist ein staatlicher Abschluss. Ja. Und ich glaube Diplom-Betriebswirt ist das dann, ja. Im Ansehen steht diese Privatuni genauso gut da wie eine normale Universität? Noch besser, würde ich sagen. Noch besser. Wie weil das, weil man zwei Semester im Ausland verbringt. Ja. Man muss eine gewisse Anzahl an Praktika, auch Projektpraktika nachweisen. Mhm. Und das ist wohl das, worauf die Firmen heute Wert legen. Ja. Dass man schon praktische Erfahrung gesammelt hat. Und außerdem hat man eine Regelstudienzeit von 8 Semestern. Ja. Das heißt, man kann nicht länger oder vielleicht ein Semester länger, wenn man sich sehr ungeschickt anstellt. Ja. Wie groß sind die Seminare? Um die 40 Leute. Um die 40. 30, 40 Leute. Das heißt, man kann da, weiß Gott, intensiver lernen, unter Umständen wie in den Riesenbetrieben in der Universität, ne? Könnte man, würde man meinen, ja. Ist aber nicht so? Ist nicht so, ja. Also es ist in sehr vielen Fächern so, dass man wirklich drin sitzt in dem Raum mhm. und vorne steht jemand, der eineinhalb Stunden lang was an den Projektor pinselt und man schreibt das nur ab und dann denkt man sich ja, man kann es wörtlich im Buch nachlesen zu Hause, wozu bin ich da eigentlich hingegangen? Mhm. Heißt das so im Großen und Ganzen, dass du dich da nicht sonderlich wohlfühlst? Nein, das heißt es. Das heißt das? Ja, ja, richtig. Also hat das denn auch damit zu tun, das klang am Anfang so, dass dann nur eine bestimmte Auswahl von Leuten bzw. deren Kinder anzutreffen ist? Das ist zum Großteil so, ja. Ich würde sagen zu 70-80%. Es sind natürlich auch Leute da, also mein bester Freund Michael, den ich hier mal grüßen möchte, und die Saba und die Susanne, die gehören da alle dazu. Ich weiß, ich darf sie nicht grüßen, aber... Ja, nur ist es ja raus. Ja. Und ja, also es gibt Leute, mit denen man sich durchaus normal unterhalten kann, aber die Leute bezeichnen sich dort als Studenten, das sind sie aber nicht. Sondern was sind sie? Was sind sie? Also für mich sind sie Schüler an der Schule und nicht Studenten an der Universität. Ja. Hast du den Eindruck, dass das irgendwie auch so, dass die so ein elitäres Bewusstsein haben? Ja, genau das auch, ist es. Ne? Und sich über die anderen stellen auch. Ja. Sich toller vorkommen. Mhm. Einmal durch das Geld der Eltern. Ja. Und man hat so eine Einstellung dort, dieses auf jeden Fall cool sein zu müssen und ah, ja. Menschlich sein ist da nicht so cool. Also dann könntest du doch eigentlich, wenn es dir so stinkt, doch irgendwie versuchen, doch die Kurve da zu kriegen und irgendwo auf eine andere Uni zu gehen. Ja, das stimmt, aber andererseits bin ich mir natürlich auch bewusst, also erstmal freue ich mich riesig auf die Auslandssemester. Mhm. Das ist die eine Sache und das andere ist, ich bin mir dessen schon bewusst, ich bin jetzt im dritten Semester, dass wenn ich das fertig habe in 5 Semestern, wenn ich es denn schaffe, dass ich dann wahnsinnig gute Chancen mhm. habe, später einen Einstieg zu finden. Und an dieser Uni, an der du studierst, ist die ausgerichtet jetzt nur auf den Fachbereich Wirtschaft? Das sind zwei Studiengänge. Der eine ist internationale Betriebswirtschaft und das andere ist Hotel- und Touristikmanagement. Ah, ja. Wie viele Anstalten, sage ich mal, dieser Art gibt es in Deutschland ungefähr? Also, ich denke, ich weiß es nicht genau, ich denke staatlich anerkannte, vielleicht ein Dutzend, keine Ahnung. Ja. Also, es gibt bestimmt 40, 50 Stück insgesamt, aber viele sind nicht staatlich anerkannt. Also du bist da mit zwiespältigen Gefühlen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Dennoch möchtest du da bleiben, weil du ganz gute Chancen hinterher siehst, beruflich weiterzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch bei mir persönlich ist es so, dass ich nicht sehr oft anwesend bin in den Vorlesungen, weil ich mir einerseits denke, ich kann es mir sparen, weil es wirklich nicht so praxisorientiert ist, wie es oft klingt. Und ja, die Leute stinken mir ein bisschen. Also, dann wünsche ich dir für deine sinnlose Klausur morgen viel Glück. Ja, vielen Dank. Aber tschüss. Tschüss. Ciao. Peter, 16 Jahre. Ja, hallo. Peter, ja, guten Morgen. Oder so. Hi. Du hast mich angerufen. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Weswegen? Ja, ich habe da ein Problem, denn ich bin adoptiert worden. Ja. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich erfahren, dass ich eine Schwester habe und eine Oma zugleich. Moment, wann bist du adoptiert worden? 1982. 82, da warst du wie alt? Schnell rechnen. 2 Jahre. Ja. Ah ja, und jetzt habe ich erfahren, dass ich eine Schwester habe und so. Und wie hast du das erfahren? Ja, durch die Oma. Also sie hat mich jetzt die ganzen Jahre über gesucht, kann man so sagen. Die Schwester? Durch die Jugendamt und so. Die Schwester? Nee, die Oma. Die Oma, ja. Und naja, da ist es dann zu einer Gegenüberstellung dann gekommen, irgendwann mal. Ja. Und da habe ich mich eigentlich sehr gut mit ihr verstanden, so mit allen beiden. Mhm. Und dann haben wir uns dann so halbwegs alles gemacht, wenn ich dann mein Schuljahr fertig habe, dass ich dann vielleicht hinziehen würde. Mhm. Weil es sind ja trotzdem 14 Jahre vergangen, wo ich nicht mit meiner Schwester zusammengelebt habe. Lebt denn deine Schwester bei der Oma? Ja, kann man so sagen. Ja. Und wie alt ist die Schwester? Die ist ein Jahr älter als ich, 17. Und die wohnen von dir ziemlich weit weg? Ja, in Österreich. In Österreich? Ja, in Österreich. Ja. Ah ja, und da hatte ich eigentlich gedacht gehabt und wir hatten uns das so vorgenommen gehabt, wenn ich das Schuljahr fertig habe, dass ich dann dorthin ziehe, eine Arbeit dort mache und dass wir dann uns besser kennenlernen könnten. Mhm. Naja, und jetzt vor Weihnachten war ich nochmal dort. Mhm. Und ich habe mir gedacht, es gibt jetzt nicht viel dafür, wenn ich jetzt einen guten Jungen irgendwie abgebe, was ich nicht bin. Ich gebe mich lieber so, wie ich wirklich bin. Mhm. Weil das macht doch dann einen blöden Eindruck, wenn ich dann dorthin ziehe und bin dann ich. Ja. Und das gefällt dir nicht und dann würden wir uns nur streiten. Ja. Und, also bist du kein guter Junge? Nö. Wie will ich sagen, ich bin dadurch, dass ich eben keine Schwester hatte jetzt in den 14 Jahren, bin ich in ganz anderen Umständen aufgewachsen. Also ich habe nur mit Freunden zu tun gehabt und da gibt man sich ein bisschen anders aus, nicht wahr? Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Pflegeeltern? Zu meinen Pflegeeltern? Eigentlich sehr gut. Sehr gut? Ja. Dann wären die ja wahrscheinlich auch sehr traurig, wenn du weggehen würdest. Ja, ich hatte das ja alles mit denen geredet gehabt, so im Vorhinein und habe sie gefragt, was sie davon halten und so. Und die haben dann auch hinter mir gestanden und haben gesagt, ja, also 14 Jahre ist trotzdem eine lange Zeit. Ja. Sie sind zwar dann traurig, wenn ich dann nicht mehr da bin, aber sie hätten dem zugestimmt. Aber nun ist alles anders gekommen, höre ich daraus. Ja, und wo ich dann daheim war, habe ich dann sozusagen dort angerufen und sie haben sich auf einmal ganz anders ausgegeben, sozusagen. Wer? Die Oma. Also ich wollte dann so noch Christina neues Jahr wünschen und dann hat sie zu mir gesagt, sie ist in ihrem Zimmer und das ist eigentlich nur 5-6 Schritte entfernt und sie können jetzt nicht kommen. Mhm. Ja, und dann habe ich meine richtige leibliche Mutter angerufen, von der ich jetzt auch durch die Oma die Telefonnummer erfahren hatte und wollte ihr auch ein neues Jahr wünschen und auf einmal nölt sie mich an, was ich mir eingefallen ließ, dass ich Christina die Zeit wegnehmen würde und sonstigen Scheiß, was eigentlich gar nicht stimmt. Also, dieses heißt, dass du davon wieder zurückgehst, von der Überlegung oder Entscheidung nach Österreich zu ziehen und bei deinen Pflegeeltern bleibst. Ja. Ja. Und das wolltest du mir mal so erzählen? Ja, eigentlich schon. Ja. Okay, Peter, dann ist das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Und gut, dass du es vorher noch gemerkt hast, ne? Ja. Und nicht erst, wenn du schon alles eingefädelt gehabt hättest. Ja, schon. Es war aber trotzdem schade, kann man so sagen. Ja, klar. Aber du kannst ja so sehen. Ja, jetzt meine Schwester kann ich ja jetzt sozusagen überhaupt nicht mehr sehen. Na gut, ihr könnt euch ja besuchen, ihr könnt euch schreiben. Das muss ja nicht so sein, dass jetzt der Kontakt vollkommen abgerissen ist. Ja, es hängt hängt trotzdem alles an der Oma, nicht wahr? Mhm. Weil ich habe es dann nochmal probiert gehabt, dadurch, dass ich das erfahren hatte, dass ich also nicht gerade so erwünscht war, also nicht der perfekte Junge sozusagen, wie sie es gern hätte. Ja. Und naja, wollte mit ihr darüber reden, dass das eben andere Umstände sind, dass ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss, seit 14 Jahren auf einmal eine Schwester zu haben. Ja, das, ja, das kann man nicht von heute auf morgen sagen, hier, ich habe eine Schwester, einmal frei, nicht wahr? Also ich würde schon sehen an der Stelle, wenn sich das jetzt erstmal alles hier ein bisschen beruhigt hat, dass du den Kontakt zur Schwester hältst, wenn auch erstmal vorsichtig und über Telefon vielleicht mal einen Brief schreiben und so weiter. Lieber Peter, toi toi toi. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Dirk ist dran, 24. Ja, das bin ich, hallo. Das bist du, hallo. Ja, nun muss ich erstmal die Worte finden. Nee, ich hab, gestern hatte ich gehört, dass da jemand bei dir war, der Schwierigkeiten mit seiner Freundin hatte. Und das war eigentlich so praktisch der Auslöser dafür, dass ich heute auch mal bei dir anrief. Ja, bist du in einer ähnlichen Lage? Fast. Und zwar bei mir ist eigentlich noch das große Problem, dass ich an der Zwangsneurose leide. Nämlich? Und das äußert sich in Form von Grübelzwang. Von Grübelzwang? Ja. Also du hast den Zwang, ganz viel nachzudenken. Richtig. Und das muss man sich so vorstellen. Mal als Beispiel, ich tritte jemanden gegen Schienbein und dann hat man einen Schmerz. Und dieser Schmerz hört aber nie auf. So, und durch diesen Schmerz ist es eben halt nicht möglich zu lernen, sich zu konzentrieren oder sonstige Dinge zu machen. Nun ist es bei mir so, dass ich aufgrund, ja, das Gehirn, das braucht ja ziemlich viel Energie. Und ich denke immer, dass ich aufgrund dieses Ganzes, nee, den ganzen Grübelzwang auch schon sehr viel abgenommen habe. Und Moment, jetzt okay. Ja, das ist alles mit dem richtigen Anlass. Nee, jetzt erklär mir erstmal, was das bedeutet, Grübelzwang. Über was denkst du nach? Über was denke ich nach? Das sind eigentlich banale Dinge eigentlich letztendlich. Beispiel? Beispiel. Jemand sagt zum Beispiel, oder ja, er beleidigt mich zum Beispiel. Mhm. So, dann grübel ich darüber so lange nach, bis entweder eine neue Beleidigung kommt oder eine extrem große Freude oder das muss wieder ein Extremgefühl sein. Nun gut, das kommt aber auch nicht alle Tage vor, dass man beleidigt wird. Nö, das ist richtig. Wie oft grübelst du denn nach? Tja, immer wenn ich wach bin, grübel ich. Immer wenn du wach bist? Ja. Also dann muss es ja eine ganze andere Menge von Gründen noch geben, außer der Beleidigung. Ja, so zu fassen ist das für mich eigentlich selbst auch nicht so. Ich war ja auch schon in Therapie, habe das auch versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen, aber das ist... Sind das dann auch eher so, ich würde mal sagen, sehr finstere Phasen, eher ein bisschen depressiv? Also in letzter Zeit, aber das ist, worauf ich gleich nochmal zurückkommen möchte, eben das mit der Freundin, wo ich jetzt irgendwie den Eindruck habe, dass ich auch langsam in eine depressive Phase rutsche. Mhm. Aber das ist... Und du hast die Probleme mit der Freundin, weil du so sehr viel grübelst, wie du sagst. Ich denke mal, dass ich mir auch einiges dadurch verbaue, ja. Aber es ist so, ich meine, gut, mein Lebensweg, der wäre hier einfach zu lang, da würde ich ungefähr eine Stunde brauchen, um das zu erzählen. Aber sag mal, mit diesem Grübeln, um das für mich auch verständlich zu machen, ist das so, dass du... auch so ganz viele grundsätzliche Sachen immer wieder bedenkst, also bis hin zu Lebenssinnfragen und wie du... Nee, das weniger. Also ich, mal so Lebenssinn so, ich denke öfter darüber nach, mir irgendeinen Galgen zu suchen oder einen Streck zu nehmen, weil ich einfach diesen enormen Grübelzwang nicht mehr aushalte. Mhm. Es ist also wirklich so, dass mich das wirklich fertig macht. Dann, ich weiß zwar auch nicht, was mich momentan vom Heulen abhängt, aber... Dann nehmen wir doch mal den heutigen Tag, Dirk. War das heute an dem Tag auch so? Das war heute eigentlich auch so. Also ja. Was waren heute deine Themen? Was war hauptsächlich so im Kopf präsent? Also Thema Nummer 1 war eigentlich meine Freundin. Mhm. Und das letzte Thema war auch meine Freundin. Mhm. Also ich denke eigentlich wirklich über nichts anderes mehr. Und das ist... Also nicht, weil ich das ätzend finde, über sie nachzudenken, ganz im Gegenteil. So ist mich belastet das eben, dass sie eben auch ein Problem hat und dadurch dann eben halt meine Gefühle praktisch auch irgendwo zurückstecken müssen. Klar, ich habe dafür Verständnis und ja, wie soll ich das denn ausdrücken? Das ist mir ist es schon sehr schwer nachzuvollziehen, wo da jetzt die Ursächlichkeiten liegen. Liegt es jetzt daran, dass du generell so drauf bist, dass du ständig irgendwie über irgendwas nachdenkst und dadurch deine Freundin, habe ich gerade schon mal gefragt, ist mir nicht ganz klar geworden, dadurch deine Freundin auf Distanz zu dir gegangen ist? Vermute ich mal, dass sie deswegen auch ein bisschen auf Distanz geht und gerade aus dem Grunde mache ich mir Gedanken, woran liegt das? So, und das ist auch so typisch, ich denke über Sachen nach, ich finde irgendwelche Erklärungen, also die passen vom Logischen her ganz gut zusammen, von denen ich aber eigentlich wissen müsste, dass sie völliger Quatsch sind. vor allen Dingen, weil sie mir ja auch sagt, wie gern sie mich hat. Mhm. Na, und bloß, das geht bei mir irgendwie nicht rein, weil irgendwo, das, durch das ständige Grübeln, da komme ich immer wieder auf neue Ideen. Mhm. Und das weiß ich nicht. Also ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich möchte auch ganz gerne mal wieder unterwegs gehen. Ich möchte irgendwelche oder mich mit Leuten treffen oder wie auch immer. Aber ja. Ich habe da also wenn das so massiv ist. Also ich kapiere immer noch nicht genau, über was du eigentlich so immer nachgrübelst, wenn es denn nicht die Freundin ist. Aber sei es drum. Bist du in irgendeiner ärztlichen Behandlung gewesen schon deshalb? Ja, also ich war in der psychosomatischen Klinik und dort habe ich also eine ganze Menge rausgefunden. Ja. Eben halt, also man kann das eigentlich unter den Strich kurz sagen, ich grübel, weil ich irgendetwas verdränge, was aus meiner Vergangenheit mhm. irgendwie sonst vorkommen würde. Und ich habe also wirklich, wenn ich so überlege, ob das nun, ja, ob das sexuelle Nötigung war, weiß ich nicht, aber das, also für mich ist das jedenfalls Missbrauch eigentlich, aber das ist eigentlich ziemlich sinnlos. Aber andere Sache ist zum Beispiel, meine Schwester ist gestorben vor 13 Jahren und das habe ich bis heute nicht verkraftet. Also was ich jetzt außer vier Jahre, also die psychosomatischen Klinik. Pass mal auf, Dirk, das ist wirklich, glaube ich, sehr komplex. Das ist sehr komplex. Wir unterbrechen das hier mal. Ja. Und wir schalten mal rum und dann unterhältst du dich mit unserem Psychologen, das ist der Jürgen heute, noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, ja? Ich nehme mich auch gerne entgegen. Okay, Dirk, alles Gute. Gut. Tschüss. Gut, ciao. Tschüss. Stefanie ist dran, 24, nee, 23. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Stefanie. Grüß dich. Dein Thema. Ja, mein Thema ist ein bisschen traurig. Ja. Und zwar geht es darum, dass ich seit fast 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen war und heute mit ihr Schluss gemacht habe. Ja. Und, Also es ist eine lesbische Beziehung? Ja, genau. Mhm. Und sie war meine erste Freundin. Mhm. Und, ja, also das Problem ist einfach, dass ich mir das Schlussmachen viel einfacher vorgestellt habe, als es letztendlich ist. Mhm. Weswegen habt ihr Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht, weil ich irgendwie mich eingeengt gefühlt habe und so der Meinung bin, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Freiheit brauche und auch das Gefühl habe, dass ich sie nicht mehr so lebe wie am Anfang und so. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich eingeengt fühlt, dann liebt man auch nicht mehr so. Ja, nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber es ist trotzdem für dich nicht leicht. Nee, es ist nicht leicht. Also ich habe auch diesen Entschluss, jetzt mit ihr Schluss zu machen, schon länger mit mir rumgetragen, schon ein paar Monate. Mhm. Und ja, als ich ihr das dann gesagt habe, irgendwie war es klar, dass sie irgendwie ziemlich fertig war und hatte sie damit gerechnet? Irgendwie schon, ja, weil sie halt auch selber gemerkt hatte, dass es in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist und so, ja. Und ja, und wir waren dann irgendwie beide nur am Rumheulen und es war irgendwie ziemlich krass und mir ist halt irgendwie wichtig, dass wir auch weiterhin noch Freunde bleiben, aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie so gut ist für sie. Mhm. Also weil sie wirklich sehr darunter leidet und so, weil sie immer noch sehr viel für mich empfindet und so. Dann wäre es wahrscheinlich ein guter Zug von dir, wenn du dieses mit der Freundschaft auch erstmal zurücknehmen würdest, weil du sie damit nur quälst. Ja. Glaube ich. Ja, wir haben darüber gesprochen irgendwie mit Freundschaft und so und sie meinte, also sie würde schon gerne weiterhin meine Freundin sein und so und Ach, das sind immer so Sprüche. Ich hatte gestern ja auch so einen Fall, da haben wir auch drüber geredet. Was heißt denn das dann, Freundschaft? Stell dir mal vor, du lernst eine neue Frau kennen und verliebst dich großartig. Mhm. Dem guten, besten Freund erzählt man das natürlich auch gerne und tauscht sich aus. Aber das würdest du dann ja gar nicht deiner Ex-Freundin erzählen, weil du sie dann noch mehr kränken würdest. Ja, ja, das ist klar. Also dieses ganze Freundschaftstheater, das ist auch immer so. Ich habe auch oft den Eindruck, dass man sich dann an so einem Strohhalm festhalten will. Besonders der eigentlich nicht gehen möchte. Mhm. Dass man dann sagt, ja, aber wir bleiben gute Freunde. Ne? Mhm. Und jeder nähere Kontakt ist dann traurig und schmerzlich. Und vielleicht kann man gute Freunde sein nach einer wirklichen Phase der Distanz. Mhm. Wenn alles verheilt ist, auf beiden Seiten, ne? Wenn alles abgeklärt ist, dass man dann gleichberechtigt sagen kann, okay, wir sind Freunde. Aber jetzt, wenn das so frisch noch ist, würde ich das nicht machen. Also erstmal irgendwie auf Abstand gehen. Ja, würde ich machen, ja, ja. Ja, ja, das ist irgendwie, ist nicht so ganz einfach. Also es kommt irgendwie erschwerend dazu, muss ich sagen, dass halt ihre Eltern von Anfang an dagegen waren. Also sie waren sowieso geschockt, als sie rausgefunden haben, dass ihre Tochter lesbisch ist. Mhm. Und haben halt irgendwie gesagt, haben mich immer mies gemacht und schlecht gemacht und gesagt, ich würde irgendwie ihre Tochter nur ausnutzen und so weiter und so fort. Und jetzt sagen sie, siehst du, wir haben recht gehabt. Nee, eben, und es ist, und meine Freundin hat, oder meine Ex-Freundin hat dann halt mich darum gebeten, dass ich halt so weiter tun sollte, als ob wir noch zusammen wären, damit ihre Eltern nicht recht haben. Wie alt ist deine Freundin oder Ex-Freundin? 2 Jahre jünger. 21? Mhm. Ja. Also ich denke, da sollte sie auch Frau genug sein, auch dann ganz offen diesbezüglich mit den Eltern umzugehen und halt auch da zu zeigen, so ist das Leben immer gelaufen und wir sind auseinander. Und wenn die Eltern dann erzählen, ja, wir haben recht gehabt, dann muss sie sich da wehren und muss damit auskommen. Finde ich nicht gut, diese Schauspielerei da jetzt noch. Mhm. Würde ich mich an deiner Stelle auch gar nicht drauf einlassen. Mhm. Das muss die hinkriegen dann, Gott, die ist 21 Jahre alt, ne? Ja, ja. Lebt die noch bei den Eltern? Ja, ja, die lebt noch bei denen. Mhm. Ja, trotzdem. Mhm. Also nur, ich meine, dies kann natürlich auch noch wieder ein kleiner Trick in Anführungszeichen von ihr sein, um die Bindung aufrechtzuerhalten, wie auch immer. Ja. Wenn auch ganz krank, ne? Aber irgendwie ist dann, verbindet euch dann noch sowas und sei es nur diese Schauspielerei, ne? Ja, ja. Würde ich auch nicht machen an der Stelle. Mhm. Naja. Bist du denn anderweitig verliebt schon wieder? Nee, eigentlich das nicht. Ja. Aber ich merke halt schon irgendwie, dass ich doch sehr viele Blicke auf andere Frauen werfe und dass mich die auch sehr interessieren. Ja. Dann komm jetzt gut durch diese heikle Zeit. Ja. Und ich würde auf Distanz gehen an deiner Stelle. Mhm. Und all the best. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Nach Stefanie kommt jetzt der Christian, auch 23. Ja, gut, Jürgen. Hallo. Pass auf, ich wollte einfach nur mal einmal sagen, dass deine Sendung toll ist. Danke. Zweitens mal wollte ich einfach mal um Verständnis werben für ehemalige und noch Heimkinder. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war also selber im Heim, 4 Jahre lang, in einem Heim für schwer erziehbare Kinder, was man so langläufig als schwer erziehbar ansieht. Mhm. Und habe einmal an mir selber gemerkt, wobei bei mir hält sich noch einigermaßen in Grenzen, aber auch bei Kameraden, wie schwer die es haben, wenn sie aus dem Heim raus sind. Ja. Einmal, weil die Unterstützung fehlt. Die Unterstützung von den Eltern vielfach, bei mir Gott sei Dank nicht. Als du aus dem Heim rauskamst, wohin kamst du dann? Wieder zu den Eltern? Ich kam wieder zu meinen Eltern, jawohl. Ich muss dazu sagen, ich habe also meine Schule da abgeschlossen, Hauptschulabschluss, im Heim. Da gibt es eine heiminterne Schule, also haben viele Heime. Habe dann da im Heim noch ein Jahr Bäckerlehre gemacht, hatte dann aber einen Mofa-Unfall und habe dann gesagt, habe das als Anlass genommen, weil ich 4 Wochen da im Krankenhaus lag. Um ein bisschen nachzudenken, habe gesagt, das kann es nicht sein. Also der Bäckerberuf machte mir keinen Spaß mehr und ich hätte das Lehrjahr wiederholen müssen. Dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Und habe dann zu Hause bei meinen Eltern auf einer Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitserziehung meine Mittlerreife nachgemacht. Ja. Wieso bist du überhaupt damals in dieses schwer erziehbare Heim gekommen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also es fing einfach damit an, es fing also so ungefähr mit 6 Jahren an, dass ich nach der ersten Hälfte des ersten Schuljahres eigentlich schon Probleme kriegte. Einmal nicht aufpassen in der Schule, teilweise totale Lernverweigerung. Also dann, ein klassisches Problemkind. Wenn man so will, ja. Und also, wie lange warst du dann, also von welchem Alter bis zu welchem Alter warst du im Heim? Ich war von fast 14 bis 18 im Heim. Ja, ja. Nun sagtest du gerade, die meisten Leute, wenn sie rauskommen, haben große Schwierigkeiten. Ja. Entweder in der Familie, da hast du Glück gehabt, sonst auch so außen in der Gesellschaft? Ja, und zwar erstmal, gut, ich meine, man soll nicht damit hausieren gehen, dass man im Heim war oder so. Mhm. Aber es ist einmal sehr schwer, jemandem außenstehend beizubringen, was das überhaupt heißt, Heim. Mhm. Das ist absolut schwer, vor allen Dingen, das merke ich an mir selber, man entwickelt irgendwo eine Art Schutzmechanismus. Es sind meistens so entscheidende Jahre wie bei mir, so mal 14 bis 18, wo es einfach schwer ist, das zu verheimlichen, irgendwelche Erfahrungen, die man da gemacht hat. Und dann versucht man sich irgendwo eine Ausrede zu erfinden, sei es, ich war in einer Art Internat oder was auch immer, weil man erstmal Angst hat, verletzt zu werden, weil die anderen Leute dann sagen, naja, mit dem will ich nichts zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer. Das ist zum Beispiel bei mir, ich bin nie straffällig geworden oder so. Es gibt natürlich welche, auch die straffällig schon geworden sind. Aber viele denken einfach, derjenige, der war im Heim und der muss straffällig geworden sein, der muss irgendwas gelesen haben. Da herrschen viele, viele Vorurteile. Aber wiederum musst du das ja auch wirklich nicht jedem gleich auf die Nase binden, ne? Nein, das muss ich nicht. Und je älter du wirst, desto mehr rückt diese Zeit ja auch in deiner Biografie nach hinten. und ist auch nicht mehr so unbedingt ein Gesprächsthema, ne? Nein, das schon, aber es fängt allein schon an, wenn du dich vorstellen möchtest bei einem Betrieb. Klar, ja. So, also wenn dann steht, also sag mal, wenn man in der Heimschule war, das kann man ja nun nicht vermeiden, da steht dann meistens schon drauf, wo man war, und dann fragt dann der Arbeitgeber auch nach. Und es ist wirklich, wie gesagt, das Problem, dann, wenn man Freunde hat, den Freunden dann beizubringen, was war es. Wie sieht es bei dir beruflich im Moment aus? Ja, ich habe also im Sommer eine Lehre abgeschlossen. Ja. Ja, und als großen Außenhandelskaufmann. Mhm. Und hast einen Job auch? Ich habe auch einen Job, ja. Ich bin also übernommen worden in der Holzbranche. Also kann man sagen, dass es bei dir jetzt zum Guten sich alles gewendet hat? Bei mir selber hat sich zum Guten gewendet. Ja. Ich sehe aber, wie gesagt, auch viele Negativbeispiele. Also ich muss dazu sagen, ich habe also regelmäßig Kontakt zu dem Heim, wo ich war. Mhm. Da findet auch jedes Jahr eine sogenannte Heimkirmes statt. Mhm. Das heißt, da kommen viele Ehemalige hin. Das ist eigentlich gedacht für die Eltern, aber kommen auch viele Ehemalige hin. Und man hört natürlich auch dann durch die Erzieher von einigen anderen, die dann im Bau sitzen oder was weiß ich. Also verstehe ich das auch nochmal jetzt hier so, deinen Anruf, als um ein bisschen gegen die Vorurteile anzukämpfen oder gegen die Vorurteile zu sprechen, die es gegen Heimkinder langläufig immer noch gibt. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du durchgekommen bist, Christian. Alles Gute für dich. Fand ich auch. Tschüss. Okay, danke. Ciao. 1.31 Uhr, 30 Sekunden, eine kleine Pause. Meine Lieben, wir machen weiter. 0130 2911, so könnt ihr uns hier erreichen im Studio. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Und heute Nacht haben wir eine offene Sendung, offen für alle eure Themen. Und wir machen weiter mit der Monika und die ist 50 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Monika. Guten Morgen. Domian, ich wollte dir mal sagen, ich bin schwer krank und trotzdem ist mein Leben noch sehr schön. Ja, was hast du für eine Krankheit? Ich habe Krebs. 3 Schlaganfälle hinter mir, Gehirnschläge, ein Rückenwirbeltumor, sitze seit 6 Jahren im Rollstuhl und werde aufopferungsvoll von meinem Mann gepflegt. Ja. Ich habe festgestellt in vielen Sendungen, dass die Leute immer klagen bei dem Wort Krebs. Ja. Also Krebs sehen die als unheilbar, als nicht mehr lebenswert. Das Leben ist für die irgendwie abgeschlossen. Und ich möchte all denjenigen sagen, die an dieser Krankheit erkrankt sind, dass es auch positives Denken gibt. Ja. Denn je positiver an diese Sache rangeht, umso mehr kann man überwinden. Glaube ich. Monika, wie gelingt es dir? Du hast ja dann nun einiges schon mitgemacht, wie du geschildert hast. Ich habe seit 73 bis jetzt so 18 Jahre Krankenhaus hinter mir. 18 Jahre Krankenhaus? Ja. Wie gelingt es dir dann, so positiv noch zu sein? Ja, mag auch sein, dass mein Mann dazu viel beiträgt. Ja. Ich bin jetzt mit ihm 7 Jahre verheiratet. Mhm. Er hat mich so kennengelernt mit dieser Krankheit im Krankenhaus. Reiner Zufall, über den Flur gefahren, lieber auf den ersten Blick so ungefähr. Wirklich? Obwohl ich das ja nicht mehr wollte. Ja. Ich hatte schon 2 Ehen, die gescheitert waren wegen der Krankheit. Die letzte Ehe hat 3 Monate gedauert und dann habe ich einen Schlaganfall bekommen. Dann hat mein lieber Mann gesagt, eine Frau, die nicht laufen kann, kann ich nicht gebrauchen. Mhm. Gab es denn zumindest da nicht dann so einen Einbruch in dir, dass du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, nachdem dein erster Mann, der letzte Mann, dich verlassen hat? Nee, also irgendwie habe ich einen Kämpferwillen gehabt. Ja. Als wenn ich so beweisen wollte, so euch zeige ich es alle. Ja. Und bin dann mit einem wahnsinnigen Energie, wo ich die genommen habe, weiß ich auch nicht. Mhm. Ne? Und ich weiß, die Krankheit geht auch weiter. Mhm. Ich muss also auf die Toilette gehoben werden, ich muss getragen werden, mein Mann muss mich teilweise füttern, mhm, weil Spastiken einsetzen. Ne? Ja, also du bist den ganzen Tag in der Wohnung? In der Wohnung? Ja. Und wenn ich raus will, also praktisch mit Rollstuhl, muss mein Mann mich reinsetzen und... Aber dann kann man auch nur eine Stunde oder was raus. Ja. Denn vor anderthalb Jahren haben sie mir den kompletten Dickdarm entfernt. Ja. Und da muss ich jetzt leider immer so 16 Mal am Tag oder Tag und Nacht auf die Toilette, ne? Ja, ja. Also das Leben ist, das Alltagsleben ist extrem eingeschränkt. Ja. Und du bist beschäftigt ständig mit deinen Krankheiten. Kann man so sagen, ja? Ja. Ich sag immer, ich bin nicht krank. Ja. Was macht dir denn, woraus ziehst du deine Freude, deine Lebensfreude? Lebensfreude ist jetzt, ich sage, wenn ich manche sehe oder manche Menschen, ich sage zum Beispiel blind zu sein, ja, oder ich sage noch, ich habe Glück gehabt bei meinen Schlaganfällen, es hätte auch anders sein können, dass mein Geist jetzt, dass ich nicht mehr sprechen könnte oder apathisch im Bett liege, ja, sage ich immer noch, ich habe trotz allem noch Glück gehabt. Ja. Also du siehst das Positive, insofern, dass du sagst, es hätte also noch viel schlimmer kommen können. Ja, ne? Ja. Und man muss, auch wenn man jetzt gerade, ich sitze im Rollstuhl, ne? Man erlebt, erstens mal ist die Umwelt, also nicht die Leute, sondern man will in ein Geschäft rein, ist in Stufen, man kommt nirgendwo rein. Ist also ganz wenig, das auf Rollstuhl eingestellt ist. Ob das jetzt Bundesbahn ist oder wo man hin will, ich meine, die haben jetzt schon Rampen oder irgendetwas. Aber ich gehe auf Leute zu. Sprichst die an und fragst sie. Sprichst die an, ja. Oder wenn mich einer anspricht oder fragt, darf ich, kommt immer darauf an, wie sie mich ansprechen. Mhm. Ja? Wenn einer hier, warum sitzt im Rollstuhl, ist mir auch schon passiert. Ja. Ja? Dann sage ich einfach, ich habe erotische Füße, ich wohne meine Schuhe. Ne? Aber ich glaube, dass du auch dann vom Typ und von der Mentalität da ein sehr pauriger und positiver Mensch bist. Ne? Warst du das früher auch schon so, als du gesund warst? Ja. Ich war immer Power und Action. Ja. Hast du im Moment auch mit vielen Schmerzen zu kämpfen? Ja. Deshalb bin ich schon immer froh, deine Sendung. Ich kann so wahnsinnig schlecht schlafen. Und wenn ich eingeschlafen bin, dann muss ich wieder auf die Toilette meinen Mann wecken. Dann geht das ganze Spiel von neuem los. Ja, ne? Und dann höre ich mir deine Sendung an und dann höre ich Probleme von anderen Menschen. Manchmal sind sie banal, manchmal sind sie auch wirklich gravierend. Ja. Wo ich dann da, ach Mensch, da hast du wieder Glück gehabt. Ne? Sag mal, wie ist denn so die Prognose für deine Krankheit oder deine Krankheiten? Das sind ja also mehrere. Das geht so weit bis zur kompletten Lähmung, also Ganzlähmung. Mhm. Und dann Erstickungstod, ne? Mhm. Aber Gott, da denke ich noch nicht dran, ne? Das wollte ich gerade fragen. Wenn du das weißt, das haben die Ärzte dir so gesagt. Ja. Geht das ständig im Kopf rum? Wahrscheinlich dann nicht, wie du gerade sagst. Ne? Ich habe, also das ist keine Verdrängungstaktik. Ich hatte auch schon, dass sie mir einen Psychiater ans Bett gesetzt haben und der dann wissen wollte, er meinte, ich würde das überspielen. Es käme nicht von innen raus, ne? Der mich dann 10-mal gefragt hat, wie groß das Zimmer ist und wann meine Mutter gestorben ist. Und das wollten die alles wissen. Da habe ich gesagt, wenn sie sich das nicht merken können, dann notieren sie sich. Ne? Das ist auch völliger Blödsinn. Wenn du damit so gut zurechtkommst, und das scheint ja der Fall zu sein, ist das doch wunderbar. Aber ich muss da einen Riesendank an meinen Mann aussprechen, der mich auch aufopfernd pflegt und der auch... Es muss 24 Stunden um mich rum sein. Es wäre alles wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel schlimmer für dich, wenn der Mann nicht da wäre. Ja, also ohne meinen Mann wäre ich ein Pflegefall fürs Heim. Ja. Zum Beispiel, wie vorher ist ja mit der Krankenkasse, ich konnte dann immer 4 Wochen bei meinem Bruder Urlaub machen. Mhm. Also dann hat mich meine Schwägerin gepflegt, sodass mein Mann mal eine Nacht durchschlafen konnte. Mhm. Ne? Dann kriegt man Zusatzmittel, um das zu finanzieren. Mhm. Ja, jetzt wollen die das aber, das sind ein normaler Pflegedienst, das macht. Mhm. Nur es gibt keinen Pflegedienst, der einen rund um die Uhr betreuen kann. Ja, die kämen dann abends und würden meine Pampers umbinden und ich durfte dann praktisch in der Hose machen die Nacht. Ja, ne? Und da bin ich kein Typ für. Ne? Ja. Also ich glaube, das würde mich verrückt machen. Ja. Ne? Aber Gott sei Dank, der Mann ist da und kann dir helfen. Ja. Jetzt haben wir gerade die schlimme Variante mal besprochen, wie es enden könnte. Gibt es denn auch noch so therapeutisch Hoffnung, dass man es irgendwie doch noch in den Griff kriegt? Oder? Nee. Das nicht? Nee. Also ich habe wirklich schon alles durchprobiert und gemacht. Ne? Und mein Mann macht auch regelmäßig mit mir gymnastische Übungen, sodass die Muskeln nicht ganz erschlaffen. Ne? Mhm. Und also ich war immer ein selbstständiger Mensch. Und heute muss ich sagen, also würdest du mir bitte mal den Tee einschenken, den Kaffee? Ja. Das ist ja kein Teil, was ich selber halten kann oder machen kann, ne? Ja. Welcher Krankheitsverlauf macht dir am meisten zu schaffen? Die Entwicklung des Krebses oder die Folgen? Der Krebs ist unter Kontrolle. Die Folgen des Schlaganfalls? Die Folgen der Rückenmarkserkrankungen. Ja, ja. Weil ich merke das dann auch, man wird immer schwächer. Mhm. Man baut immer doch, wenn man denkt, auch vor einem halben Jahr konntest du das noch viel besser. Ja. Ne? Gibt es denn dann auch noch so, was wir Gesunden vielleicht so als Kleinigkeiten auffassen, was du besonders wahrnimmst und was dir besonders Freude und Macht und Kraft bringt? Gibt es da so Sachen? Ja, was mir besonders Freude macht, wenn ich Menschen sehe, die aufeinander zugehen können. Ja. Die also, ich finde das immer so schrecklich, dass ich wegen Kleinigkeiten gestritten bin. Ja, ja, ja. Die also banal sind. Ja. Meistens kommen die aus Banalitäten. Dumme Sachen. Ja, ne? Ja. Da denke ich, mein Gott, das seid ihr arm, ne? Ja, ja. Ihr könntet so ein schönes Leben haben, ja. Wenn ihr vernünftig auf. Manchmal sind es nur Worte, ne? Wie ist denn das zwischen dir und deinem Mann, wenn man so eng zusammen lebt und auch eine solche. Das ist ja schon eine Belastung. Für meinen Mann ist es eine Riesenbelastung. Seid ihr euch denn immer so grün oder gibt es da auch schon Auseinandersetzungen? Nö, manchmal sage ich, mein Gott, du gehst mir auf den Keks, weil mein Mann muss ja immer putzen und machen, ne? Und. Sag ich, nur mach mal Pause oder so, ne? Ja. Ist dein Mann denn nicht berufstätig? Nein, mein Mann hat jetzt schweren Verkehrsunfall gehabt. Auch? Und der hat Knieschemmen, Trümmerbruch, Oberschenkelquerbruch, künstliche Hüfte, Rippenserienfraktur, Brustbeinquetschung, Schulterbruch. Ich meine, das ist soweit verheilt. Mhm. Aber er ist Frührentner, ja, oder? Ja, ja. Sonst wäre das überhaupt nicht machbar, ne? Ich meine, der arme Kerl muss jetzt immer Gewehr bei Fuß stehen. Ja. Er kann also nicht sich in eine Kneipe schleichen und sagen, ich gehe mal ein Bierchen trinken oder so. Dann haben wir eine Telefonverbindung direkt jetzt zur Nachbarin. Ja. So, wenn mein Mann dann weg ist, dass immer einer erreichbar ist. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Ne? Denn mitunter auf Nachtsitzen Spastiken eine. Ja, was heißt das dann, wenn Spastiken dann einsetzen? Zittert der ganze Körper, der wird steif, verkrampft sich. Mhm. Ja, und dann muss man ein Medikament, Beruhigungsmittel oder einen Plan, die entkrampfen oder Prokopan, also das muss er dir dann quasi einflößen. Oder ich habe schon mit Auto, wenn es ein leichter Anfall ist, dann versuche ich es mit autogenem Training. Ja, ja. Hab schon alles durchexerziert, ne? Liebe Monika. Ja. Es hat mich gefreut, dass wir geredet haben miteinander. Mir auch. Ich habe das schon öfters versucht, ne? Und deine Sendung ist spitze, ne? Danke, danke. Und ich hoffe, dass andere Behinderte auch immer positiv denken. Und wenn die Leute mal schief gucken, guckt sie schief zurück an. Ja. Das beste Mittel. Das hat mich jetzt sehr beeindruckt, was du alles gesagt hast. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles, alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, Monika. Tschüss. Ciao. Der Alexander ist dran und er ist 20. Ja, hallo, Domian. Alexander, hallo. Ich wollte mal eins kurz sagen, du hattest gerade mit dieser lesbischen Frau gesprochen. Ja. Und da hattest auch diesen Satz gesagt, mit Beziehungen, wenn die zu Ende geht, sollte man erstmal Ruhe lassen. Ja. Und dann sollte das alles wieder kommen. Das, so ähnlich hatte ich das gerade verstanden, wenn das richtig ist. Was, dann sollte es kommen? Ja, und dann sollte das so langsam wieder so der Kontakt aufgebaut werden. Wenn es denn Not tut, ja. Wenn es gewünscht wird, ja. So. Und das ist mein Problem. Und, also ich will dir das kurz erklären. Mhm. Ich hatte vor 14 Tagen in der Sonderbahn gerufen. Mhm. Und, bei 1 live hier im Radio? Ja, natürlich. Mhm. Und danach habe ich eine Frau kennengelernt, die dann also bei euch dann auf den Sender zurückgerufen hat. Mhm. Und das hat sich dann also auch gut entwickelt, sodass wir dann so schnell Kontakt gekriegt hatten und so weiter und so fern. Und ja. Der Endeffekt ist jetzt, dass ich mich tierisch in die Frau verliebt habe. Ja. Soweit bin also alles zu tun und zu machen, was also in meiner Kraft steht, um diese Freundin für mich zu gewinnen. Mhm. Und gestern Abend habe ich mit meiner Ex-Freundin 1,5 Stunden telefoniert. Mhm. Wo ich eigentlich meinte, schon drüber weg zu sein. Wie lange seid ihr auseinander? Wir sind jetzt knapp 3 Monate auseinander. Mhm. Und wir sind also auseinandergegangen mit Krieg und Waffen und so, also so richtig kriegsmäßig. Bist du gegangen oder ist sie gegangen? Sie ist gegangen. Mhm. Und ich habe dann einige Fehler gemacht, indem ich ihr zum Beispiel dann, sag ich mal, nebensächlich die Scheibe von der Haustür eingeschlagen habe aus Frust. Hat mir dann noch eine Anzeige von einem Hausvermieter eingesammelt. Mhm. Und dann durch diese neue Frau da jetzt, die ich kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich verdränge das ein bisschen. Mhm. den Hintergrund. Und gestern Abend habe ich mit ihr anderthalb Stunden telefoniert. Und? Der, Ja, und? Und ja, und das, und das, was mal rausgekommen ist, ist so für mich das Gefühl, als wenn sie wieder was von mir will. Wer hat angerufen, du oder sie? Ich. Warum? Weil sie, also wir hatten mal eine ganze Zeit zusammen gewohnt und also wir waren auf Feste zusammen und dann hat man so sich eine Wohnung suchen wollen und man, ja okay, dann habe ich auch eine Rechnung auf mich genommen, so von knapp 150 Mark, die so. Hast du irgendeinen Vorwand jetzt gesucht, um sie nochmal anzurufen? Nein, es, sie hatte sich Kosmetikartikel bei so einer großen Firma in Deutschland bestellt. Und ich habe jetzt eine Mahnung gekriegt, weil sie das nicht bezahlt hat. Und ich habe das über meinen Namen laufen lassen. Okay, verstanden. Und das wollte ich mit ihr abklären. Und Fakt ist jetzt, dass du den Eindruck hast, sie hat nun doch wieder Interesse an dir nach dem Gespräch. Ja, aber das ist völlig uninteressant, was in ihr vorgeht. Interessant ist nur, was in dir vorgeht. Ja, und das ist ja das Problem. Also ich mache mich jetzt schon also reichlich fertig mit der neuen Frau, die ich da kennengelernt habe. Was heißt fertig? Ich denke andauernd dran. Ich habe ihr jetzt einen Brief geschrieben, der über 10 Seiten geht, also der, ungelogen. Der neuen Frau. Der neuen Frau. Und jetzt kommt das noch dazu. Also, ja, also du weißt selbst in dir auch nicht, wohin die Entwicklung geht. Nein, und das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Auf einer Seite liebe ich diese Frau, da die neue über euch. So, also tierisch möchte da alles für tun und was ich auch mache und dann kriege ich von ihr zum Beispiel gesagt, du tust so viel für mich, also im Positiven und ich setze also alles da dran und mache mir den Kopf kaputt und denke daran und dann kommt und dann passiert das gestern Abend, also das weiß ich nicht. Also. Lass doch erstmal die Finger von dieser alten Geschichte und lass dich mal ein bisschen näher noch auf diese neue Frau ein. Die dir ja offensichtlich gut gefällt und die du sehr gerne hast oder magst, ne? Ja. So würde ich erstmal vorgehen. Ja, und wenn daraus nichts wird, meinst du, so kannst du ja auch quasi für dich testen, wie wichtig und wie tief und gewichtig deine Gefühle für diese neue Frau sind. Im Moment ist das ja alles noch ein bisschen Spekulation. Du denkst, das passiert ja immer noch alles im Kopf, in der Theorie. Ja, natürlich. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen, nutz die Chance, dass du deine neue tolle Frau kennengelernt hast und beschäftige dich mit der erstmal. Und guck, wie solide oder was für eine Qualität das auch hat, diese neue Gefühle zu der. Also im Moment. Ich würde mich da nicht irritieren lassen, jetzt erstmal aus der Vergangenheit. Und wenn das, es kann ja sein, dass du dann merkst, das ist es vielleicht doch nicht. Und du kriegst doch die alte Frau nicht aus dir heraus. Dann, müsste man das neu bedenken, aber jetzt in dieser Situation würde ich es nicht machen. Also meinst du weiterhin aber auch keinen Kontakt zu der Frau weiterhin? Würde ich so sehen, ja. Ja, ja, ich meine, also ich weiß nicht so, an der alten liegt ein anderes für mich hier, auch wenn da viel kaputt gegangen ist. Und also auch auf ihrer Seite, das hat sie gestern Abend auch gesagt, dass es an ihr gelegen hat, dass das kaputt gegangen ist. Und das ist jetzt ein Punkt, der mich zum Zweifel bringt. Also. Ja. Alexander, können wir jetzt im Detail nicht auseinanderfieseln. Ich kann dir nur so von, also meine Meinung, so die grobe Richtung sagen. Das muss auch nicht unbedingt jetzt exakt stimmen, aber das ist so die Richtung zumindest. Mein Lieber. Ja, okay. Toll, toll, toll, mit den Frauen. So, ja, wenn ich das nächste Mal nach Köln komme, ne? Ja. Und dann nachts um 2:30 vorm WDR-Haus stehe. Dann bist du das. Am Ausgang. Wir hatten uns schon mal gesehen und ich habe dich gefragt, ob wir ein Bier zusammen trinken gehen. Hast du? Und ja, das war letztes Jahr Frühjahr und da hast du zu mir gesagt, du trennst Beruf und Privat. Ja, so mache ich Kannst das. Kannst dich vielleicht noch dran erinnern. Ja, das habe ich schon vielen Leuten gesagt, aber das werde ich dir dann auch gesagt haben, ja. Ja, und dann hast du mich mit deiner Autogrammkarte gehen lassen. Ja. Der extra die 300 Kilometer gefahren ist. Junge. Also ich hoffe, nächstes Mal trinken wir ein Bier zusammen, okay? Junge, ich bleib bei meiner Meinung. Dann komme ich hier mal wochen, okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Frank, 31, hi. Ja, hallo Jürgen. Hallo Frank. Ja. Ja. Es ist mal endlich mal froh, dass man mal durchgekommen ist, ne? Das hat ja ewig lang gedauert. Das weiß ich nicht, aber das höre ich immer wieder. Manchmal dauert es ein Jahr. Ja, was gibt's großartig zu erzählen? Nur, dass ich kurz vor Weihnachten aus Bosnien wieder zurückgekommen bin, aus Kroatien. Ja. Einen kleinen Bundeswehreinsatz mitgemacht. Aha. Im Kriegsgebiet. Sagst du so locker? War das so locker? Was was heißt locker? Nee, locker war das sicherlich nicht. Das war also jede Menge Stress war das. Mhm. Das war also wirklich Stress und das waren auch so jeden Tag so 10, 12 Stunden, die man da gearbeitet hat. Ja. Ja. Was hast du da gearbeitet? Ja, ich war in der Instandsetzung tätig. Was hast du instand gesetzt? Ja, nee, weil ich etwas weniger. Na gut, aber eure Gruppe. Ja, vom Transportverband. Das heißt also, das sind LKWs und Tankfahrzeuge und mhm. so weiter und so fort. Von den Einheiten, die eben auch ins Gebiet reinfahren und die anderen Truppen mit Verbrauchsgütern und so weiter und so fort versorgen. Ne? Achso, also eine Versorgungseinheit war das? Ja, genau, das mhm. war ein Transportverband, richtig. Ja. Ne? Ja, und ich muss dazu, und locker war das sicherlich nicht, davon gar nicht. Mhm. Die Fernsehbilder, die man sieht in den Nachrichten und so weiter, die bringen das ja alles gar nicht rüber. Mhm. Wenn man erstmal durch so eine Stadt durchgefahren ist, wo vorher 5.000, 6.000 gelebt haben, mhm. und da sieht man vielleicht, wenn überhaupt, nur noch 20, mhm. meistens alte Frauen, mhm. Kinder an Krücken, ja. vermiente Felder, ja. Spielplätze, die vermint sind, das ist dann, also, das geht einem irgendwie dann doch schon manchmal an die Nieren. Ne? Da mhm. weiß man also wirklich, Mensch, mein Gott, da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Gab es denn da auch mal Situationen für dich, die wirklich gefährlich waren? Direkt eigentlich nicht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab aber sicherlich für andere von uns, gab es sicherlich Situationen, die auch gefährlich waren, mhm. wo die auch mit, ja, sagen wir mal, fast mit Waffengewalt da mit beigegangen sind. Ne? Ja, was waren das dann für Komplikationen? Ja, die sind also mit dem Konvoi gefahren und sind dann eben in eine Schießerei reingekommen. Ja, ja. Das waren also zwei andere Parteien, die sich da beschossen haben. Mhm. Wer das jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ist auch egal. Aber zumindest waren da auch Verwundete. Ne? Und wie gesagt, ja, und dann hat man die aufgefordert aufzuhören damit. Ja, ja. Haben sie natürlich nicht gemacht. Und dann haben sie mal zwei, drei Warnschüsse abgegeben, haben sie aufgehört und dann konnte der Sanitäter, konnte dann die Verletzten, konnte da eben mal versorgen. Ja. Ne? Sag mal, dieser Bosnien-Einsatz, das war der Grund des Anrufes auch? Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Genau. Du bist freiwillig darunter gegangen? Was heißt freiwillig? Ich bin mittlerweile in neuen Ländern stationiert, das heißt, mhm. bin dahin versetzt worden. Ja. Und die Einheit war sowieso dafür vorgesehen. Bist du ein Berufssoldat? Nein, bin ich mhm. nicht. Nein, ich habe noch bis September, habe ich noch. Mhm. Und dann gehe ich in Berufsausbildung. Ja. Ja. Als du, als dir klar war, dass du diesen Einsatz absolvieren musst, war dir da mulmig? Bist du da mit guten oder optimistischen Gefühlen runtergegangen? Nee, optimistisch garantiert nicht. Also mulmig war mir das schon. Mhm. Man sieht die Bilder im Fernsehen, man selber kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ja, und man macht ja auch jede Menge Ausbildung mit und kriegt das mit, wie die Minen reagieren, die da sind und was für Parteien das sind mhm. und was für Wirkungen die haben. Ne? Wenn die so Gliedmaße abrupfen da, ne? Ja. Und da war man also doch schon mulmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist für dich das Gravierendste, was du mit zurücknimmst, so für dich an Eindrücken oder Einsichten oder weiß ich was? Ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr große, eine andere Einstellung gekriegt, sagen wir mal so. Nee, nicht zu Krieg oder so, sondern eine andere Einstellung zu mir selber. Ich habe die Persönlichkeit von mir selber besser erkennen können, mhm. die Leistungsgrenzen besser. Ja. Und ich weiß jetzt besser, wie ich auf andere Dinge reagieren kann. Ja. Also man lernt sich selber kennen und auch seine Soldaten, sag ich mal. Und ich hatte sehr viele von meinen Leuten da unten. Ja. Und ich weiß, wie die reagieren. Und das ist gut zu wissen, dass man die Erfahrung macht. Ne? Also würdest du sagen, dass das eine durchaus gute Erfahrung für dich ist, die du jetzt mitgebracht hast? Jetzt, wo ich wieder hier bin, würde ich sagen, ja. Ich würde wieder runtergehen. Ja, ach so, so würdest du sagen. Ja. Ja. Ja. Schon allein, weil es auch notwendig ist dort. Mhm. Es ist wirklich notwendig. Also ohne IFOR wäre es mit Sicherheit nicht zum Frieden gekommen, ne? Nee, das glaube ich auch das nicht. Das kann man so sagen, Das kann man nicht sagen. Also das kann man wohl sagen, dass da nicht zu Frieden gekommen wäre, ne? Mhm. Das kann man wohl sagen. Ja. Also es hat schon wirklich einen guten Zweck. Insofern ist es ja auch ein schönes Gefühl, wenn man zur Friedensstabilisierung beigetragen hat, wenn auch nur als kleiner Soldat, aber immerhin. Ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die Akzeptanz auch hier zu Hause, in den Medien und so weiter und so fort, ist doch eine ganz andere, als wenn die Soldaten in der Kaserne rumhängen, sag ich mal. Natürlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, in Anführungsstrichen natürlich. Ne? Wie war die Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung? Von welcher Bevölkerung? Mit der ihr konfrontiert wart in Bosnien? Eigentlich sehr positiv. Mhm. Also die Deutschen haben sich wirklich einen sehr guten Ruf geschaffen, ja. sind wirklich anerkannt, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei den anderen, anderen IFOR-Truppen. Ja, ja. Durch die Professionalität, die Pünktlichkeit, sag ich mal, so dass das Deutsche eben, ja, sowas, was sie eben prägen, so das Genaue und so weiter und so, ja, fort, ist also wirklich sehr gut angekommen, das Durchorganisierte und, ja, so weiter und so fort, und da haben sich die Deutschen wirklich einen sehr guten Ruf verschafft. Wir sind halt zuverlässige Leute. Ja. Frank, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Brigitte, 45. Aus, ja, Rothenburg? Ja, aus Rothenburg. Genau. Hallo Brigitte, dein Thema. Ja, mein Thema ist, dass ich mein Herz total in etwas gehängt habe und mir absolut die Beine weggerissen worden sind und ich heute damit zwei Jahre, fast drei jetzt schon, Mordsprobleme damit habe. Also, um was genau geht es? Es geht genau darum, dass ich Lehrerin bin. Mhm. Und zwar Lehrerin wirklich mit Haut und Haaren und meinem ganzen Herzen. Also es war ewig immer mein Traum, Wunsch, Beruf, mhm, das zu werden. Ich bin es auch geworden, habe ganz traditionell eben Ausbildung gemacht und dann einfach irgendwann drin gemerkt, das kann es nicht sein. Also in der Regel sind Lehrer nämlich Entertainer. Und da stehe ich nicht so unbedingt drauf. Nein. Und habe dann einfach versucht, nach anderen Wegen zu suchen, habe sie auch gefunden und unter anderem in Peter Petersen, das wird jetzt niemand so groß was sagen, oder Montessori-Pädagogik vor allen Dingen. Ja. Und es war dann so, dass ich komme eigentlich aus Berlin, bin von Berlin von einer super Schule, also wo alles stimmte, Schulleitung, Kollegium, alles einfach nach Bayern gezogen, mhm, habe da so anderthalb Jahre gearbeitet und irgendwann sind dann offensichtlich irgendwelche Leute auf mich aufmerksam geworden, haben mich angesprochen und haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, Lehrerin zu werden in einer Montessori-Schule. Ja. An diesem Ort hier, Rothenburg ob der Tauber, gab es bis dahin noch keine Montessori-Schule. Mhm. Und es ist halt für so eine, sagen wir mal, mehr ländlich geprägte Bevölkerung etwas sehr Exotisches. Mhm. Ja. Da mich das eher aber immer interessierte, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Mhm. Und bin dann wirklich also Knall auf Fall und mit Haut und Haaren wie immer eingestiegen. Hab da wirklich diese Schule aufgebaut. Puh, ja, hatte wirklich so eine, kann man schlapp sagen, wirklich 60, 70 Stunden Woche. Das klingt jetzt ein bisschen unhöflich. Ich muss dich jetzt mal ein bisschen kompakt fassen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja. Du sagtest, dass du dein Herz absolut irgendwo reingehängt hast. Ja. Ich vermute mal in den Aufbau dieser Schule. Ja. Und das hat dir jetzt irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, was genau ist da vorgefallen? Da ist vorgefallen, dass es einfach, ist logischerweise in so einem Aufbau treffen vielerlei, also es war auch eine private Schule natürlich, mhm, und da prallen halt Meinungen, Einstellungen, was weiß ich, Hoffnungen, Wünsche, alles mögliche aufeinander. Mhm. Und ich war ja als Lehrerin immer noch dem, oder bin, also ich bin als staatliche Lehrerin sozusagen abdelegiert worden, um dort arbeiten zu können. Mhm. Und da es außer mir keinen anderen gab, war ich sozusagen auch die Schulleitung dieser Schule und stand also praktisch auf der einen Seite, musste ich die rechtlichen Dinge klar machen, die, mhm, vom Schulamt, von der Regierung verlangt wurden, und auf der anderen Seite standen halt so die Erwartungen dieses privaten Vereins. Mhm. Und da liefen einfach viele Dinge sehr. Quasi saßt du dazwischen in den Stühlen. Genau. Und das hat dich zerrieben. Das hat mich zerrieben. Und vor allen Dingen habe ich ja auch ein Gewissen zum Beispiel. Ne? Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment? Arbeitest du als Lehrerin dort noch? Dort nicht mehr, nein. Sondern? Ich bin gekantet worden, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und bin jetzt wieder ganz normal im staatlichen Schuldienst und derzeitig eben extrem krank. Und diese Zeit macht dir sehr zu schaffen, die da abgegangen ist. Ja, und ich denke auch, die Krankheit hat zum Beispiel was mit dieser Zeit zu tun. Ne? Welche Krankheit? Ja, ich bin schwer depressiv. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ich auch körperlich eben erkrankt bin. Ich kann eben nicht mehr gehen. Ne? Mhm. Und ich denke, das sagt schon. Ne? Liebe Brigitte, jetzt ist die Sendung zu Ende. Aber ich möchte dir noch anbieten, dass du noch am Telefon bleibst und mit dem Jürgen noch ein paar Worte sprichst, unserem Psychologen. Ja. Dann ist das ein bisschen abgerundeter und nicht so einfach so abgerissen hier. Ja, okay. Ja, machen wir's so. Ja. Okay, Brigitte, tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema, unser schönes Thema Bettgeschichten. Bettgeschichten. Was ist in eurem Bett schon alles Besonderes passiert? Überhaupt, was passiert in eurem Bett so? gibt ja so ein Lied von irgendjemandem, so richtig nett ist es nur im Bett. Ich bin mal gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Morgen um 1 Uhr im WDR Fernsehen und um 1 Uhr bei Radio 1 Live. Bis dahin. Ciao. Schönen Abend.